Bra! Ich hab gesehen, wie böse Leute fressen und gute Leute hungern. Die Kripos Wohnung stürmen, bei Brothers Kinos bunkern. Die Brüder Ratten werden, weil sie einfach aussagen. Wegen ein paar Jahren Haft und paar Auflagen. Kripos, die uns abfucken, Brothers müssen abpacken. Cousins aus der Heimat sitzen zweistellige Haftstrafen. Und du fragst dich, warum geht die Nutze anschaffen? Sie will fressen, aber hat keinen Bock auf Abwaschen. Pick mal auf dein Interview, stell mir keine Fragen. Sie können sich verstehen, weil sie noch nie im Leben Hunger hatten. Nein, ich bin kein Blender, pick mal auf die Rapper. Weil sie sind nur die Zielgruppe der Dealing-Shop im Sender. Und ich fliege durch die Stadt mit dem CLS 500. Schnapp mir deinen Ticker, ich will wissen, wo er bunkert. Oh, ich ficke deine Mutter, geh beiseite, such die Hobbys. Weil ich hab zu tun, ich pack die Tüten für die Zombies. Und siehst du uns auf den Boden mit Handschellen? Fahrt wegen Becken zu der Tankstelle. Fluchtwagen abstellen. Ja, Kollege, du hast recht, auf der Straße gibt's Handschellen. Und siehst du uns auf den Boden mit Handschellen? Fahrt wegen Becken zu der Tankstelle. Ich verficke meine Pack. Hör zu auf das Gesetz, von uns kriegst du keinen Respekt. Nur paar Stiche aus Reflex. Dicker, wen willst du hier ficken? Nicht mit jedem, den du kennst. Dein Leben ist nicht sicher, Kugeln regnen, wenn du bellst. Bin benebelt im FL, 50 Finger unterm Beifahrer. Was für Regeln gibt dein Geld? Ich bin Teilhaber, kein Aber, Steinharter. Im Anzug von Nike, kein Prada. Rapper dissen ihre Mütter und vertragen sich als Ehre nicht. Reden mir von Ehre, aber blasen, wenn es kritisch gibt. Reden von Prinzipien und Vertrauen, das sind verräterisch. Erscheinen nicht zum Treffen, wenn es irgendwas zu klären gibt. Diese Gangster-Rapper-Fake, ich schäme mich. King Kong Krabil, der von Grund auf dagegen ist. Wer will Stress? Ich will auch. Messer rein, Messer raus, Stiche in dein Bauch. Und siehst du uns auf dem Boden mit Handschellen? Fahrt wegen Back